trapped. A knockout is to drive. A strike left. A punch right. A knockout. In your veins, and when you think now I should fight, please keep in mind and realize we all are one, we all are one, one. A strike left, a punch right, a knockout is to right. A strike left, a punch right. Ich möchte zugehören. Dann sei wie wir. Ich möchte zugehören. Verpiss dich. Ich möchte zugehören. Wir wollen dich nicht. Ich möchte zugehören. Dann sei wie wir. Schau dich im Spiegel an. Du siehst so uncool aus. Zieh als erstes diese Klamotten aus. Und wie du gehst, so gehen wir nicht. Und wie du sprichst, sprechen wir nicht. Entscheide dich dafür. Sei wie wir. Ich möchte zugehören, dazugehören. Ich möchte zugehören, dazugehören. Ich möchte zugehören, dazugehören. Ich möchte zugehören. Entscheide dich dafür. Schau dich doch einmal an. Das habe ich schon getan. Du siehst beschissen aus. Ich geh nicht zurück nach Haus. Dass jeder sagt, er liegt total daneben. Willst du das? Willst du das? Willst du das? Ich möchte zugehören, dazugehören. Ich möchte zugehören, dazugehören. Ich möchte zugehören, dazugehören. Ich möchte zugehören. Entscheide dich dafür. voices whispering, you are not alone. Lightning and thunder, oh world of wonder, tide and flood, sunshine and mud. You're not alone.